Bevor Sie nun die folgende Traumreise machen, stellen Sie sicher, dass niemand Sie stört, dass niemand Sie erwartet, dass Sie für eine Stunde einfach mal Ihre Ruhe haben. Es ist ganz wichtig, dass Sie das subjektive Gefühl haben, Sie haben den Rücken frei. Legen oder setzen Sie sich ganz entspannt irgendwo hin, fixieren Sie Ihren Blick, ermüden Sie Ihre Augen und dann irgendwann, wenn Sie das Programm gestartet haben, schließen Sie die Augen. Genießen Sie das folgende Programm, denn Sie programmieren damit Ihren Stoffwechsel um. Sie möchten nun wirklich abnehmen. Gut, mit dieser CD gelingt Ihnen das. Abnehmen ist leichter als zunehmen. Ich begleite Sie dazu nun in eine sehr tiefe Trance. Übrigens, jeder Kinofilm und jedes Hörspiel erzeugt eine Trance. Dabei ist man nicht weg oder schläft, sondern man lässt sich einfach mal ein bisschen denken. Man lässt einfach mal alles in Ruhe auf sich wirken. In eine solche Trance begleite ich Sie nun. Ziel dieser Trance ist nun, dass Sie mühelos einfach schlank werden, ohne sich drum kümmern zu müssen. Mit jedem Tag immer schlanker, von ganz alleine. Und dazu stellen Sie sich nun bitte in Gedanken einfach mal das Ergebnis vor, das Sie sehen, wenn Sie in ein paar Wochen vor dem Spiegel stehen. Betrachten Sie vor dem großen Spiegel nun Ihren ganzen Körper. Und stellen Sie sich bitte genau vor, wie er aussieht, wenn er Ihnen wirklich gefällt. Lassen Sie genug Zeit verstreichen und stellen sich das Ergebnis so realistisch wie möglich vor. Sehen Sie in den Spiegel und betrachten Sie voller Stolz Ihren gesunden und schlanken Körper. Drei Gründe gab es für Ihr Übergewicht. Es waren falsche Glaubenssätze, es waren die falschen Beweggründe zum Essen und es war die Angst davor, schlank zu sein. Nun haben Sie beschlossen, abzunehmen und schlank zu werden. Das ist ganz leicht. Angst war es, weswegen sie dick wurden. Alles, was ein Mensch wirklich will, erreicht er. Alles, was ihnen in ihrem Leben absolut wichtig war, haben sie erreicht. Sie haben nur das nicht erreicht, was ihnen nicht absolut wichtig war. Sie können nämlich gar nicht anders als das, was Ihnen absolut wichtig ist, auch zu erreichen. So ist das Gehirn programmiert. Alles, was Sie nicht erreicht haben, dabei haben Sie Kompromisse gemacht. Da gab es etwas, was Ihnen letztlich doch noch wichtiger war, als das, was sie eigentlich wollten. Und das Ziel, das sie sich nun gerade vorgestellt haben vor dem Spiegel, ein Körper, mit dem sie zufrieden sein können, muss ihnen so absolut wichtig werden, dass sie auf gar keinen Fall darauf verzichten wollen. Es muss sogar Spaß machen. Es sollte sie täglich sehr stolz machen, genau das Richtige für ihren Körper zu tun und das Falsche einfach zu lassen. Was sie für richtig halten, entscheiden sie selbst. Und was sie für falsch halten, entscheiden sie auch selbst. Das Ziel, was Sie gerade im Spiegel gesehen haben, muss eine so große Quelle der Kraft sein, dass Sie auf gar keinen Fall darauf verzichten wollen. Und nun überlegen Sie sich bitte ganz genau, warum wollen Sie denn eigentlich schlank sein? Was haben Sie davon? Was bringt es Ihnen? Warum fühlt sich das so gut an? Warum macht es Sie so stolz? Und warum fühlen Sie sich dabei so wohl? Es muss Ihnen absolut wichtig sein. Und nun überlegen Sie bitte einmal ganz genau, warum war Ihnen das bislang nicht absolut wichtig? Was war Ihnen denn wichtiger? Hatten Sie vielleicht Angst, wieder zuzunehmen und haben es deswegen aufgegeben, abzunehmen? Angst vor Misserfolg? Und welcher Typus von Übergewichtigen sind Sie? Schüchtern Sie Menschen ein mit Ihrem Körpergewicht? Machen Sie sich groß und gewichtig? Oder sorgen Sie dafür, dass man Sie nicht überfordert und Rücksicht nimmt, Ihnen Ihre Fehler verzeiht und nicht böse ist auf Sie. So wie auf ein pummeliges kleines Baby, eine liebe Mutti oder ein gutmütiger Junge. Ohne sexuelle Anziehung, ohne Leistungsdruck, ohne der Ausstrahlung eines Erwachsenen. Sehen Sie unnahbar aus, stoisch wie ein Fels in der Brandung? Sie müssen jedenfalls bereit sein, auf dieses Körpergewicht und damit auf Ihre äußere Wirkung auf andere zu verzichten. Sie müssen bereit sein, anders auszusehen und anders wahrgenommen zu werden, und das geht nur mit Mut. Den Mut, ihre Ziele auch ohne diese Körpersprache durchzusetzen. Wenn sie schlank sind, dann wird man sie wieder für belastbar, für fehlerfrei und verantwortlich halten. Kein Mensch nimmt mehr Rücksicht auf ihre Gefühle, denn sie sehen nicht so aus, als müsste man das. Wenn sie schlank sind, wirken sie stärker, attraktiver und erwachsener. So sind wir Menschen leider. Wir halten schlanke Menschen schlicht und einfach für stärker. Das muss Ihnen wirklich klar sein. Sie brauchen also das Selbstvertrauen und den Mut, auf sich selbst aufzupassen und auch mal zu sagen: Stopp, Leute, es reicht mir. Ich will das nicht, ich kann es nicht, ich möchte es nicht, ich lasse es und es ist mir egal, ob ihr nun böse auf mich seid. Die Angst vor Ablehnung hat sie übergewichtig werden lassen. Sie werden mit jedem Tag etwas stärker und attraktiver aussehen, belastbarer und respektabler wirken. Doch sie sehen dann nicht mehr so aus, als müsste man auf ihre Gefühle aufpassen, als wären sie unnahbar oder leicht zu verletzen. Und das müssen sie in Kauf nehmen, das muss ihnen sogar Spaß machen, so auszusehen. Machen Sie sich das bitte ganz klar, es muss Ihnen Spaß machen, so auszusehen, wie ein Erwachsener aussieht. Gesund, attraktiv, verantwortungsvoll. Und nun überlegen Sie, was Sie noch alles in Kauf zu nehmen haben, um so schön schlank auszusehen, wie Sie das im Spiegel gerade gesehen haben. Welchen Preis haben Sie dafür zu zahlen? Zum Beispiel dürfen Sie nie wieder etwas essen, von dem Sie denken, dass Sie davon dick werden. Essen Sie nichts, von dem Sie denken, es wäre schlecht für Ihren Körper. Was das ist, spielt keine Rolle. Essen Sie nur die Dinge, von denen Sie überzeugt sind, dass die gut für Sie sind. Essen Sie niemals mit einem schlechten Gewissen. Essen Sie niemals anderen zuliebe, um den Teller leer zu machen und den Koch nicht zu beleidigen. Denn Essen muss für Sie wieder die nüchterne Ernährung Ihres Körpers sein. Essen Sie mit dem Gefühl, dass Sie Ihrem Körper gute Nahrung geben. Sind Sie bereit, das zumindest für 3 Wochen einmal zu tun? Für 3 Wochen alles zu tun, was gut ist und alles zu lassen, was falsch ist, um das Ziel schlank sein zu erreichen? Das Zweite, was Sie in Kauf nehmen müssen, ist, Sie müssen Ihre Probleme lösen. Sie dürfen sich nicht mehr einfach trösten, wenn es Ihnen schlecht geht. Sie müssen innerlich die Ärmel hochkrempeln und kommunizieren, Missverständnisse klären, Konflikte lösen und zwar so, dass es keine weiteren Konflikte nach sich zieht. Das Dritte, was Sie in Kauf nehmen müssen, ist, dass Sie sich mit Ihrem Körper anfreunden, ein Verhältnis zu ihm entwickeln. Ihr Körper ist kein hässliches, dummes Tier, sondern genau das, was Sie aus ihm gemacht haben. Sie müssen Ihren Körper lieben lernen, ja sich sogar bei ihm entschuldigen und innerlich sagen, entschuldige, dass ich dich so vollgestopft habe, nur um mich zu trösten. Entschuldige, dass ich dich dick gemacht habe, um irgendein psychologisches Ziel zu erreichen. Entschuldige, dass ich sogar auf dich geschimpft habe. Ich habe schlicht und einfach übersehen, dass du, mein Körper, immer so aussiehst, wie ich mich fühle. Es muss Spaß machen, jeden Tag immer schlanker und immer gesünder zu werden. Es muss Spaß machen, mit diesem Körper zu leben. Und wenn Sie bereit sind, all das in Kauf zu nehmen und wenn Sie wirklich sicher sind, dass Sie das können, Dann sehen Sie jetzt noch einmal in den Spiegel. Tun Sie so, als seien Sie das Ergebnis in ein paar Wochen. Sie sind stolz und erleichtert und verblüfft, wie einfach das war. Damit ihren Kurs festgelegt, eine neue Richtung eingeschlagen, schlank werden und egal, was sie gleich als nächstes tun, es muss ihnen gefallen, mit einem guten Gefühl tun sie es absichtlich. Leben sie ihr Leben so, dass sie niemals wieder auch nur einen Handgriff oder einen Satz bereuen. Leben sie ihr Leben verantwortlich, damit sie damit auch morgen noch zufrieden sein können. Das ist wirklich alles. Wenn Sie nun sicher sind, dass Sie das für 3 Wochen hinbekommen, atmen Sie noch einmal tief und kraftvoll durch und öffnen dann wieder Ihre Augen.